Manchmal tut es einfach gut, traurig zu sein. Wirklich poetisch, kleiner Pisser, immer klüger Tag aus Tag ein. Das Licht innen drin schon fast erloschen, der letzte Funke bald verbrannt. Hättest du diesen Kerl getroffen, du hättest ihn nicht gekannt. Da ist nichts in dir, nur der Hass auf die Fratze in deinem Spiegelbild. Ein neuer Höhepunkt auf dem Weg deiner selbst zum größten Benjamin Braddock der Welt.